Ihre Augen waren groß wie schwarze Teiche. Ihr Maul triefte von Schlick und Algen. Dieser ganze Hornberg war ein einziges ungeheuerliches Tier, eine gewaltige Sumpfschildkröte, die uralte Morla. Dann war wieder diese gurgelnde Stimme zu hören. »Kleiner, was machst du da?« Atreo griff nach dem Amulett auf seine Brust und hielt es so, dass ihr teichgroßes Auge es sehen musste. »Kennst du das, Morla?« Es dauerte eine Weile, ehe sie antwortete. »Schau mal, alte Aurin, wir haben's lang nicht mehr gesehen, das Zeichen der kindlichen Kaiserin, lang nicht mehr.« »Die kindliche Kaiserin ist krank, wusstest du das?« »Ist uns gleich, nicht wahr, Alte?« erwiderte die Morla. Sie schien auf diese eigentümliche Art mit sich selbst zu reden, vielleicht weil sie keinen anderen Gesprächspartner hatte, wer weiß, seit wie langer Zeit schon. »Wenn wir sie nicht retten, wird sie sterben.« »Auch recht.« »Aber mit ihr wird Phantasien untergehen. Die Vernichtung breitet sich schon überall aus. Ich habe es selbst gesehen.« Die Morla starrte ihn aus ihrem riesigen, leeren Auge an. »Wir haben nichts dagegen, nicht wahr, Alte?« »Dann werden wir alle zugrunde gehen, wir alle.« »Schau mal«, gurgelte die Morla, »wir sind alt, Kleiner, viel zu alt, haben lang genug gelebt, haben zu viel gesehen. Wer so viel weiß wie wir, dem ist nichts mehr wichtig. Alles wiederholt sich ewig, Tag und Nacht, Sommer und Winter. Die Welt ist leer und ohne Sinn. Alles dreht sich im Kreis. Was entsteht, muss wieder vergehen. Was geboren wird, muss sterben. Hebt sich alles auf, das Gute und das Böse und das Dumme und das Weise, das Schöne und das Hässliche, ist alles leer. Nichts ist wirklich, nichts ist wichtig.« Atreo wusste nicht, was er antworten sollte. Der riesenhafte, dunkle und leere Blick der uralten Morla lähmte alle seine Gedanken. Nach einer Weile hörte er, dass sie widersprach. »Du bist jung, Kleiner. Wir sind alt. Wenn du alt wärst wie wir, dann wüsstest du, dass es nichts gibt als die Traurigkeit. Schau mal, warum sollen wir nicht sterben, du und ich, die kindliche Kaiserin? Alle, alle, ist doch alles nur Schein, nur ein Spiel im Nichts, ist alles ganz gleich. Lass uns in Ruhe, Kleiner, geh fort.« Atreo spannte all seinen Willen an, um sich der Lähmung, die von ihrem Blick ausging, zu widersetzen. »Wenn du so viel weißt, weißt du dann auch, worin die Krankheit der kindlichen Kaiserin besteht und ob es ein Heilmittel für sie gibt?«